ist er noch hier, so bring ihn her. Wie aus einer guten Tat doch so viel andere gute Taten fließen. Geh, hol ihn. Augenblicks. Und bei dem anderen bleibt's doch auch.